Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus den Sprüchen, Kapitel 17, Vers 15. Wer den Schuldigen freispricht und den Unschuldigen verurteilt, den verabscheut der Herr. Gott segne dieses Wort. Gerechtigkeit für alle. In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen, lernen wir mehr, was eben Gerechtigkeit bedeutet und Gerechtigkeit für alle. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wenn Schuldige freigesprochen werden und Unschuldige verurteilt werden, das ist eben dann dies Leute, die dies tun, das ist verabscheuungswürdig in Gottes Sicht. Und wir zeitlebens verstehen aber auch als Christen, dass eben Gerechtigkeit für alle nicht unbedingt zeitlebens erfolgt oder sich so darstellt. Ja? Und das ist wichtig, denn es ist wirklich, es ist nicht einfach, es ist schwierig, wenn wir, zum Beispiel uns oder vielleicht Familienmitgliedern oder Leuten, die uns nahestehen, Unrecht angetan wird und die Leute, die das getan haben, ja, so scheint es damit fortkommen, also ohne dass Gerechtigkeit irgendwie erfolgt ist. Wichtig ist aber zu verstehen ist, dass das unsere irdische Sicht ist, also wir, die wir hier zeitlebens für eine kurze bestimmte Zeit leben und wissen aber hier, wie es sich hier in den Sprüchen darstellt, dass Gott eben dieses sieht, was hier passiert und das verabscheut. Also, das ist wichtig, das ist das eine. Das Wichtigste ist, wenn, oder was genauso wichtig ist, wenn uns Unrecht und Leid widerfährt, ist, dass wir mit Gottes Hilfe, ja, wir, die wir Christus folgen, mit Christus Hilfe den Menschen vergeben, die uns Unrecht tun und Leid, was auch immer das sein mag. Und mit Gottes Hilfe ist das möglich. Das kann auch eine Zeit dauern, aber das Wichtigste ist, dass wenn wir dieses uns widerfährt, dass wir uns Christus zuwenden und nicht abwenden. Dass wir uns Christus zuwenden und nicht Christus abwenden. Warum? Denn nur wenn wir vergeben, können wir eben Christus Liebe und Gnade selber in unseren Herzen erfahren. Das größte Unrecht, das je getan wurde, war, unseren Herrn Jesus Christus ans Kreuz zu nageln. Als unschuldigen Menschen, als Gott im Fleische. Das ist wichtig zu verstehen. Er wurde aber eben dann durch den Heiligen Geist wieder auferweckt. Er ist dann auferstanden am dritten Tag und ist dann in den Himmel gefahren und hat uns den Heiligen Geist geschickt, der uns diese Wahrheit in die Herzen spricht. Wir, die wir als reuige Sünder kommen. Also, es ist wie gesagt, ohne das schönreden zu wollen, und manche Situationen sind wirklich, ja, schwierig, aber wichtig ist, dass wir Christus zugewandt bleiben. Und der Teufel, der Satan, möchte das nicht und versucht alles, was er tun kann, unfair, dass wir, wenn wir Leuten nicht vergeben oder wir wollen, dass anderen Leuten Gerechtigkeit gedient wird oder bloß nicht versuchen, das in eigene Hand zu nehmen. Das ist dann, was der Teufel, der Satan möchte. Aber wir haben unseren Jesus Christus, der eben allmächtig und allwissend ist und auch allliebend. Ja? Zu guter Letzt, am jüngsten Tag, wird es Gerechtigkeit für alle geben, für allen Menschen, denen Leid zugefügt worden ist. Die Bibel sagt uns das auch. Und ich möchte euch einladen, noch mal ein bisschen mehr über, wir müssen verstehen, wer unser Jesus Christus ist, als Gott im Fleische, und warum er gekommen ist, um für unsere Sünden am Kreuz zu sterben und dann wieder auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, sodass wir tagtäglich mehr und mehr über ihn lernen können. Und manchmal fällt uns das schwer oder wir vergessen, wer unser Jesus Christus eigentlich ist. Jesus sieht alle Herzen, er sieht die Herzen aller Menschen, allwissend, allmächtig und allliebend. Ja? Und natürlich hätte er alles andere tun können, um sich nicht, dass er nicht ans Kreuz genagelt werden würde. Aber er hat es in Liebe für uns Menschen getan, damit er unser Erlöser ist. Also, lernt noch mal ein bisschen mehr über unseren Jesus. Geht mal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 43 bis 51, ja, in dem Neuen Testament. Johannes, Kapitel 1, Vers 43 bis 51. Und schaut mal, wie die ersten Jünger, wie Jesus seine ersten Jünger zu sich ruft und seine Allwissenheit und dass er die Herzen der Menschen sieht, wie sich das ausdrückt, ja? die Allmacht, die Allwissenheit Gottes, wie das da dargestellt ist. Und auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 18 bis 30. Schaut mal da, wie Gott im Fleische unser Jesus Christus da die Herzen der Menschen sieht. Und wenn in jeder Begegnung, die wir in den Evangelien vor allem haben mit unserem Herrn Jesus, sieht er auch die Herzen der Menschen. Und wenn irgendetwas ihm nicht zugewandt ist, dann ruft er das immer aus. Er ruft das immer aus. Und wenn aber die Menschen ihm zugerichtet sind, dann steht nichts im Wege und er vollendet, was auch immer es ist, was den Menschen auf den Herzen liegt. Also schaut mal nach, lest mal nach diese Beispiele. Und das sind nur so ein paar Beispiele, um zu sehen, wer unser Jesus Christus eigentlich ist. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du Gerechtigkeit für alle Menschen gibst, ja, vielleicht nicht zeitlebens, aber am jüngsten Tag, ja, dass du, wenn du wiederkehrst, das zweite Mal und das letzte Mal, wird Gerechtigkeit für alle da sein. Und in der Zwischenzeit beten wir, dass für alle Menschen, denen Unrecht und Leid zugefügt ist, dass alle Menschen sich dir zuwenden und zugewandt bleiben, unserem Herrn Jesus Christus, und dass du ihnen einen Weg aufzeigst, dass du sie immer noch liebst, dass du uns alle immer noch liebst und dass du einen persönlichen Plan und Zeitrahmen für uns alle hast. Und erinnere uns daran, wie wichtig das ist, im Englisch very important, dass wir vergeben, so wie du uns vergeben hast. Ja? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, wie du gesagt hast. Gott segne dieses Wort und dass du bei uns bist und für uns bist, egal was passiert. Und wir danken dir, Herr Jesus, für all dies und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.